Ich möchte mit euch gemeinsam einen Text anschauen. Ihr habt ihn auf der Schlachterübersetzung. Vielleicht können wir ihn da mal gemeinsam lesen. Ich habe ihn, glaube ich, hier aus Lebensübersetzung. Für die selbst mitlesen möchten, Johannes 1 aus Kapitel 43 bis 51. Ein bisschen längerer Text, aber eine zusammenhängende Geschichte. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben: Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ich möchte kurz beten. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Vater, wir wollen dein Wort anerkennen als Autorität in unserem Leben. Vater, wir wollen unser Leben ausrichten und leben, so wie es dein Wort sagt. Vater, wir wollen nicht aus deinem Wort heraussuchen, was uns passt und was gerade so richtig für uns erscheint, sondern Herr, wir wollen, dass dein Wort unsere Autorität ist, dass dein Wort die Straße ist, der Weg ist, auf dem wir uns bewegen. Und Geist Gottes, ich bitte dich, dass du heute Morgen tief in unsere Herzen sprichst. Geist Gottes, tu das, was Worte nicht tun können. Gib uns eine Offenbarung von Jesus. Gib uns eine tiefe Begegnung mit Jesus durch dein Wort heute Morgen. Vater, wir sind hungrig und durstig nach Jesus. Und so bitten wir dich, Geist Gottes, öffne unsere Herzen. Sprich zu uns hinein. Lass dein Wort durch uns hindurchgehen, Herr. Sodass die Welt um uns herum erkennt, Jesus, dass du lebst. Amen. Eigentlich eine relativ bekannte Geschichte. Jesus ist auf dem Weg. Ist dir aufgefallen, dass Jesus öfters mal auf dem Weg ist? Er ist unterwegs. Und als er unterwegs ist, trifft er Philippus. Und er schaut ihn an und er sagt zu ihm: Komm und folge mir nach. Nun, wir wissen nicht, wir können aus dem Text nicht herausfinden, was Philippus gedacht hat. Wir können auch nicht wissen, was er sich vorgestellt hat. Wir sehen auch nicht wirklich, was dieses Wort mit ihm machte. Wir haben aus dem Text her in dieser Begebung heraus keine gefühlsmäßige Antwort, was er dachte, was er machte. Aber wir sehen, dass Philippus auf dieses Komm und folge mir nach reagiert. Ich glaube, Philippus zusammen mit seinem Freund später, wenn er zu Nathanael geht, Philippus war ein Mensch, der auf der Suche nach dem Messias war, der auf der Suche nach dem Retter war, den Gott dem Volk Israel aus dem Alten Testament her versprochen hat. Er war auf der Suche nach jemandem, der kommt, Israel rettet, sie befreit und sie führt. Wir können das ja später aus seinem Gespräch mit Nathanael herausfinden. Und irgendwie, als er diese Worte von Jesus hört, hat es was in seinem Herzen gemacht. Irgendwie war das ein ganz kurzer Satz, aber er berührte Philippus' Herz und er machte sich auf. Das ist so begeisternd an Jesu Worte. Weißt du, manchmal haben wir diesen Druck im Leben, was ist vom Herrn und was ist nicht vom Herrn. Wenn du Worte bekommst, sie treffen in sein Herz und sie bringen dich dazu, sich aufzumachen, dann ist eine große Wahrscheinlichkeit da, dass es vom Herrn ist. Aber ist es ein Wort, mit dem du dich noch wohler fühlst auf deinem schon geheizten Stuhl, dann weiß ich es nicht so genau. Aber die Worte des Herrn normalerweise bringen uns in Bewegung. Sie berühren uns und sie bringen uns in Bewegung. Sie machen in uns was. Sie tun was mit uns. Und was macht Philippus als erstes? Ich stelle mir das so vor, dass Philippus sich aufmacht und vielleicht hätte er Nathanael heutzutage auf WhatsApp geschrieben, du, ich habe ihn gefunden, wo bist du? Aber er macht sich auf und er geht zu seinem Freund Nathanael. Und was berichtet er ihm? Er sagt, du, ich habe ihn gefunden. Weißt du das? Ich habe ihn gefunden. Vielleicht sind sie gemeinsam aufgewachsen. Vielleicht haben sie immer wieder miteinander diskutiert darüber, wer könnte denn der Messias sein. Vielleicht sind auch andere Leute aufgetaucht und vielleicht saßen sie und überlegten, das ist der Messias oder das ist er nicht. Nee, das könnte nicht sein oder das ist er. Aber wir sehen, Philippus kommt zu ihm und gibt ihm diese begeisternde Nachricht, du, ich habe ihn gefunden. Ich meine, wenn du von was begeistert bist, normalerweise machst du auch das Erste, ne? Schreibst du deinem Freund oder Freundin, ich hab's gefunden. Ne? Wenn es da hinten um die Ecke iPhone 7 umsonst gehen würde, würdest du das schnell posten, ich hab's gefunden. Ne? Philippus ist begeistert, geht zu Nathanael und sagt, ganz aufgeregt vielleicht, ganz nervös, sagt er, du, ich hab's gefunden, ich hab ihn gefunden, den wir gesucht haben. Vielleicht von klein auf den wir gesucht haben, Jesus aus Nazareth habe ich gefunden. Und Nathanael ist begeistert. Ja, super, komm, lass uns gehen. Ne? Nein, Nathanael ist so wie viele Deutsche, wenn wir ihnen von Jesus erzählen und antwortet, du, da aus Nazareth, da kann nichts Gutes kommen. Da kommt nichts Gutes. Ich erinnere mich so oft, wenn ich auf der Straße bin und mit Menschen von Jesus erzähle und ihnen sage, du hast schon mal gehört, dass es einen Gott gibt, der dich liebt und der einen Plan für dein Leben hat, dann sagen sie, ach, lass mich doch mit Gott in Ruhe. Lass mich doch mit Jesus in Ruhe. Lass mich doch mit dem ganzen Religion, und wegen Religion gibt es Kriege, wegen Religion sterben Menschen. Lass mich doch bitte mit diesem Thema in Ruhe. Wir können über alles sprechen, aber lass mich doch mit dem Thema in Ruhe. Ich sage dir, preis den Herrn für Nathanaels. Weil wie du siehst, für Nathanaels gibt es Hoffnung. Und Nathanael sagt zu Philippus, nee du, das kann nicht sein. Hast du ganz vergessen, da aus Nazareth, da kann gar nichts Gutes herkommen, ne? Also das, du weißt doch, wir haben als Kinder doch und als wir aufgewachsen sind, die Propheten nachgeguckt, wo der Messias herkommen muss. Wir haben das ganz genau studiert und hast du nicht gesehen, dass da aus Nazareth, da kann eigentlich nichts so Gutes herkommen. Nun, Philippus fängt nicht an zu diskutieren, interessanterweise, ne? Philippus sagt nicht, naja, du, eigentlich ist er gar nicht so aus Nazareth, sondern der ist eigentlich da in Bethlehem geboren, weißt du, der Alte Testament sagt, du Bethlehem, ne? Und dann, als er so ein bisschen größer war, musste er nach Ägypten fliehen. Haben die Propheten nicht darüber gesprochen, dass er auch nach Ägypten musste? Und dann sind sie, nachdem alles sicher war, sind sie wieder zurückgekommen. Das macht er nicht, nein. Und wie oft ist es, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, versuchen uns Menschen in eine Diskussion hereinzubringen? Wie oft versuchen sie dir zu sagen, dass du nicht recht hast? Wie viele Beispiele, wie viele Argumente bringen sie? Und manche sind sogar so gut, dass du danach dastehst und sagst, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich antworten soll. Deswegen gehen viele Menschen nicht auf andere Menschen zu, weil sie Angst haben, was ist, wenn die schwierigen Fragen kommen? Was ist, wenn ich keine Antwort geben kann? Aber Philippus geht gar nicht auf ihn ein, sondern er sagt zu ihm, und darum soll es heute gehen, er sagt zu ihm, komm mit und gucke selbst. Komm mit und gucke selbst. Eigentlich, was er macht, ist letztendlich, sagt er, Nathanael, komm da von unter deinem Strauch oder Baum, wo du da hockst, komm, ich nehme dich an der Hand und ich bringe dich zu Jesus. Und dann kannst du dich selbst überzeugen. Ich will nicht mit dir diskutieren. Ich will auch nicht die besseren Argumente haben. Sondern ich will, dass du mitkommst. Dass du mitkommst. Ich will dich an die Hand nehmen und ich will dich zu Jesus bringen. Und wenn du dort dann bei Jesus bist, lieber Nathanael, da kannst du dann deine eigene Meinung bilden. Wenn du Jesus begegnest, dann kannst du selbst entscheiden, habe ich recht gehabt oder habe ich nicht recht gehabt. Wenn du Jesus begegnest, dann kannst du sehen, ob jetzt aus Nazareth was Gutes gekommen ist oder nicht. Aber ich will mit dir nicht diskutieren. Und Philippus und Nathanael machen sich auf dem Weg zu Jesus. Und interessanterweise wusste Jesus schon, dass Nathanael kommt. Wisst ihr, das ist das, was mich begeistert, wenn ich mit Menschen über Jesus spreche. Weißt du warum? Jesus wusste schon, dass ich mit der Person spreche. Jesus wusste, dass Nathanael kommt. Jesus wartete ihn und er sah ihn auf sich zukommen. Jesus war nicht überrascht, dass er plötzlich da war. Sagte nicht, oh Nathanael, jetzt hast du mich aber erschreckt. Ich habe dich gar nicht erwartet. Ne? Ich habe gar keine Blinschiki und Pelimini vorbereitet für dich zum Essen. Nein, er wartete auf ihn. Er wartete auf ihn. Und dann, als er auf ihn zukommt, kommt ja das Erstaunliche bei Jesus. Weißt du, Jesus war ein guter Kommunikator, nicht weil er auf die Schule ging, um Kommunikation zu lernen, sondern weil er die Herzen der Menschen kannte. Und weil er die Herzen der Menschen kannte, konnte er die richtigen Worte verwenden, die er brauchte, um dieses Herz anzusprechen. Ich denke, den größten Fehler, den wir machen, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind und bei Evangelisation, ist, dass wir die falsche Art der Kommunikation verwenden. Wir sprechen nicht das an, was den Menschen in seinem Herzen wehtut. Und Jesus spricht ihn an und sagt, Nathanael, ein wahrer Israelit. Und Nathanael ist erstaunt und sagte, ich habe dich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber du kennst mich irgendwoher. Du weißt mein Innerstes. Du kennst meine Situation. Du weißt, wo ich stehe. Du weißt, was ich bin. Und wir sehen hier, dass Jesus den Schlüssel hatte zu Nathanaels Herzen. Vielleicht hätte Philippus stundenlang mit ihm diskutieren müssen, stundenlang Bibelverse zitieren, stundenlang ihm überreden zu müssen, überhaupt nur mal irgendwas zu machen. Und Jesus spricht einen kleinen winzigen Satz und er trifft ins Schwarze, in den Mittelpunkt von Nathanaels Herzen und hat ihn ergriffen. Ihr Lieben, das ist das, was wir benötigen, wenn wir mit Menschen sprechen. Wir benötigen den Schlüssel zu dem Herz. Ich saß einmal in Österreich bei einer Evangelisation und die ist nicht so toll gelaufen. Das kommt auch mal vor, ne? Wenn du da stundenlang auf der Straße bist und niemand möchte mit dir reden, alle tun dich ablehnen und keiner will sich mit dir unterhalten. Und wir machen ein so ein Grillfest und ich sitze mit einer Frau und ihrer Tochter und plötzlich hatte ich so eine Liebe für sie und ich sagte, Herr, die muss irgendwie heute gerettet werden. Es muss doch irgendwie möglich sein. Gib mir bitte den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel für dieses Herzen. Herr Jesus, du weißt doch, was die Frau braucht. Du weißt doch, wo sie verletzt ist. Du weißt doch, wo man ansetzen kann, damit sie offen ist. Ich will sie nicht zupredigen, sondern ich will ihr Herz erreichen. Weißt du, wenn du die Menschen zupredigst, dann erreichst du die hier oben vielleicht, ne? Und du kriegst jeden gerettet, in Anführungszeichen, mit guten Argumenten, weil nach einer Weile will niemand in die Hölle gehen, ne? Das ist logisch. Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Menschen, die vom Herzen her sich für Jesus entscheiden, weil im Herzen wirst du von neuem geboren und dann wird dein Verstand Stück für Stück erneuert. Und deswegen betete ich und ich sagte, Herr, ich brauche den Schlüssel für das Herz dieser Frau. Ich brauche ihn einfach, gib ihn mir. Und dann kam ein Gedanke einfach so und ich nahm ihn. Der Gedanke war, dass sie Schwierigkeiten hatte mit ihrer Familie. Und ich sagte zu ihr, hast du Schwierigkeiten mit deiner Familie? Und weißt du, in dem Moment, da fängt diese Frau an zu weinen. Und sie weint und sie weint und sie weint und sie weint. Und mir war das ganz peinlich, weil da saßen noch andere Leute am Tisch. Und sie sagte dann plötzlich, weißt du, als ich aufgewachsen bin, kleines Mädchen war, ist mein Vater plötzlich Alkoholiker geworden, weil er die Arbeitsstelle verloren hat. Österreicher, ne? Hat die Arbeitsstelle verloren, ist Alkoholiker geworden, hat dann angefangen, meine Mutter zu schlagen und hat dann angefangen, mich zu schlagen. Und irgendwie hat es dann meine Mutter geschafft, sich von ihm scheiden zu lassen. Aber die ganzen sogenannten Ersatzväter, die dann über die Jahre kamen, waren alle nicht viel besser. Die meisten waren Alkoholiker, haben meine Mutter geschlagen, haben mich geschlagen. Und dann mit 15, 16 bin ich von zu Hause abgehauen. Mit 18 habe ich geheiratet. Mit 20 ist mein Mann Alkoholiker geworden, hat angefangen, mich zu schlagen. Mit 19 habe ich eine Tochter bekommen und er hat angefangen, sie zu schlagen. Und die Tochter war jetzt schon 16, die saß neben ihr. Und sie sagte, und die ganzen Männer, die in meinem Leben waren, die waren alle genau gleich. Und sie sagte, das ist wie so ein Teufelszyklus in unserer Familie. Ich sehe, was mit mir passiert ist, ist das Gleiche, was mit meiner Tochter passiert. Und es zerreißt mein Herz. Weißt du, und ich saß da und ich preiste innerlich den Herrn. Ich sagte, danke, Jesus. Und ich sagte zu ihr, weißt du, wir können diesen Zyklus heute beenden. Wir können dem heute ein Ende machen. du kannst heute geheilt werden in deinem Herzen. Du kannst heute befreit werden auch von der Schuld, wo du denkst, dass das alles deine eigene Schuld ist, dass das mit ihr passiert ist. Und sie strahlte mich und sie fragte mich, wie geht das? Und ich habe ihr von Jesus erzählt. Und sie hat zusammen mit ihrer Tochter Jesus angenommen und geht heute in die Gemeinde dort, die da angefangen wurde. Halleluja, Jesus. Das ist das, was Jesus mit Nathanael macht. Er sieht das Herz. Weißt du, ich glaube an große Evangelisationen. Ich habe mit dem Ganzen kein Problem. Aber ich glaube auch immer mehr an diese 1-1-Gelegenheiten, die wir in unserem täglichen Leben haben. Wenn wir im Bus sitzen, wenn wir in der Straßenbahn sitzen, wenn wir im Café sitzen mit der Bedienung, wenn wir am Aldi sind. Diese kurzen Möglichkeiten, wo wir beten können und sagen, Herr Jesus, gib mir den Schlüssel zu dieser Person. Es gibt viele Schlüssel in der Bibel, ne? Eins ist der Schlüssel zum Reich Gottes. Und wenn das Reich Gottes in Herzen wohnt, dann kann man da schon fast sagen, dass der Herr die Schlüssel für die Herzen hat, ne? Und Jesus macht das mit Nathanael. Für mich ist das fantastisch. In einem Satz kann ein Mann, der eigentlich nichts mit Jesus zu tun haben wollte, ein Satz von Jesus verändert ihn total. Und er sagt dann nachher, Nathanael sagt nachher, stimmt, du bist der König Israels. Du bist der Messias. Du bist derjenige, nach dem ich gesucht habe. Du bist die Antwort meiner Fragen. Seht ihr, das ein Satz von Jesus und die ganze Ablehnung, die da war, ist weg. Wisst ihr, deswegen habe ich Hoffnung für Deutschland. Ich habe Hoffnung für Völker, die eine Ablehnung haben gegenüber Jesus. Und der Jesaja sagt uns das auch im Alten Testament. Er sagt, ich habe Ausschau gehalten nach einem Volk, das mich nicht gesucht hat. Ich habe meine Arme geöffnet für Leute, die nichts mit mir zu tun haben wollten. Und deswegen bin ich so dankbar für Deutschland, dass wir ein bisschen eine Abneigung haben gegen Gott, weil das sind die Menschen, wo der Schlüssel passen kann. Die Menschen, die religiös sind, da ist es so schwierig anzusetzen. Aber die Menschen, die eine Ablehnung haben, das ist so leicht, wenn wir den Herrn bitten, gib mir den Schlüssel zu dieser Person. Ich weiß nicht, Philippus hat sich bestimmt die Hände gerieben und gefreut. Und dann am Ende beruft Jesus noch Nathanael und sagt ihm, du wirst noch viel mehr erleben, als dass ich dich da unter dem Feigenbaum habe stehen sehen. Ich habe etwas für dich. Ich habe eine Berufung für dich. Ich habe etwas für dich, wo du tun wirst, wo du Dinge tun wirst in meinem Reich. Ihr Lieben, das ist das, was auf meinem Herzen brennt. Das ist das, was ich denke, was Evangelisation in unserem Alltag so leicht macht. Weißt du warum? Wir haben immer diesen Stress in uns. Ja, wir müssen von Jesus erzählen. Und es ist so schwierig. Aber ich glaube, es ist so leicht, weil das Einzige, was wir machen müssen, ganz praktisch hier, das ist doch ein so praktisches Beispiel für unseren Alltag. So praktisches Beispiel. Das Einzige, was wir machen müssen, ist den Nachbarn oder der neben uns ist, an die Hand nehmen und sagen, du, ich habe was mit Jesus erlebt. Hast du was mit Jesus erlebt? Das ist das, was das Erste, was Philippus tut. Er sagt, du, ich habe ihn gesehen. Ich hatte eine Begegnung mit Jesus. Ja? Wenn du na klar noch nichts mit Jesus erlebt hast, dann ist es schwierig. Aber wir Christen sollten Dinge mit Jesus erleben, oder? Wenn in deinem Leben es nichts gibt, wo du sagen kannst, guck mal, na, das Erste war komm, das Zweite ist guck mal oder siehe. Wenn in deinem Leben nichts gibt, wo du sagen kannst, guck mal, da ist eindeutig Gottes Handschrift in meiner Familie, in meinem Leben oder wie auch immer, dann möchte ich nachher für dich beten, dass das nächste Woche, übernächste Woche anders ist. Ich denke, weil wir als Christen, wir brauchen die Handschrift Gottes in unserem Leben. Die Leute müssen auf uns kommen und gucken und sehen, da ist was anders mit dem, wie mit dem, der nebendran wohnt. Wenn du in deiner Schule sitzt, deine Mitschüler müssen erkennen, da ist was anders mit dir als mit den anderen allen. Warum? Weil wir sehen das hier, wenn wir Jesus begegnen, können wir nicht mehr von ihm wegkommen, so wie wir gekommen sind. Wenn wir Jesus begegnen, dann geschieht eine Veränderung in unserem Leben. Und ihr Lieben, die muss sichtbar sein. Aber oftmals ist es so, du tust 100 Atheisten und 100 Christen in einen Topf und du siehst den Unterschied nicht. Und mir geht es nicht um Kultur, um Kleidung, um Aussehen, das ist was anderes, sondern mir geht es um ein Leben, das gelebt wird. Mir geht es um einen Alltag, der bestritten wird. Mir geht es um Probleme um Katastrophen, die in Leben kommen. Wie gehen wir damit um? Wie leben wir das? Das ist das, wo die Menschen interessiert. Eines Tages mein Nachbar damals in Kassel, ich weiß es nicht, der begegnete mir so in den Treppen, in dem Treppenhaus. Da musste ich einmal im Monat die Treppen wischen, ne? Und da begegnete er mir, wir hatten uns eigentlich nicht viel unterhalten. Aber irgendwie sagte ich, Herr, gib mir den Schlüssel für ihn. Gib mir den Schlüssel für ihn. Ich möchte, dass er sich bekehrt. Gib mir den Schlüssel für ihn. Und er kommt so hoch und runter. Und irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass der Herr mir sagt, dass er von der Pornografie abhängig ist und dass er da eigentlich raus will. Er ist kein Christ, ne? Er will dort raus, weil er merkt, dass er seine Leistungsfähigkeit im Beruf total einschränkt. Dass er nicht mehr klar denken kann und, und. Und dann war er aber schon weg und dann eines Abends hörte ich an der lauten Musik, dass er da ist und klopfte bei ihm an die Tür. Und ich sagte zu ihm, du, ich möchte dir was erzählen. Und dann, wie habe ich es angestellt? Das ist ein blödes Thema, ne? Wie habe ich es angestellt? Aber weißt du, das ist das, wo die Leute daran interessiert sind. Sie sind interessiert, wie bist du aus deinem Probleme und Katastrophe herausgekommen? Und ich habe ihm erzählt, so ganz voraus sage ich, du, ich habe angefangen, ein Problem gehabt mit Pornografie von 13 bis fast bis 17, 18. Fast jeden Tag abhängig gewesen von dem Zeug. Und dann bin ich zu Jesus gekommen und er hat mich frei gemacht. Und seit, das war vor 5, 6, 7 Jahren, sage ich, seitdem bin ich frei. Hat mich nicht mehr genervt, hat mich nicht mehr gestört, interessiert mich nicht mehr. Und er guckte mich mit solchen Augen an. Und sagte, woher weißt du, dass ich damit Probleme habe? Bitte, bitte helf mir, dass ich da rauskomme. Ich verliere meine Arbeit, ich verliere alles. Weißt du, und ich bete für ihn. Später gibt es sein Leben Jesus und er erzählt, wie er von dem Zeug freigekommen wird. Weißt du? Danke, Jesus. Aber das ist das, was die Leute interessiert. Die Leute interessiert, wie gehst du damit um, wenn ein Todesfall in deiner Familie ist? Die Leute interessiert, wie gehst du damit um, wenn Krankheit in dein Leben kommt. Die Leute fragen sich, wie gehst du damit um, wenn du deine Arbeitsstelle verlierst. Ist da etwas, wo du sagen kannst, komm und schau es an? Das ist die Frage. Danach sehnen sich die Leute. Nicht nur, wenn wir jetzt Evangelisation auf der Bühne haben oder an der Straße unterwegs sind, sondern unser tägliches Leben mit Jesus als Familie oder als Single oder wie auch immer. Kannst du sagen, komm und schau dir das an. Wenn ein Kind total kaputt ist, du merkst das vielleicht im Kindergarten, der beste Freund oder beste Freundin deiner Sohn ist und du merkst, das Kind ist kaputt, weil die Familie kaputt ist, kannst du zu dem Kind sagen, komm mit mir nach Hause zu meiner Familie, spiel 3 bis 4 Mal die Woche bei mir, dass dieses Kind sehen kann, was es bedeutet, Familie zu haben, damit dieses Kind sehen kann, was bedeutet, Liebe zu ist. Gibt es diesen Moment, wo du dem Kind sagen kannst, komm zu Hause meiner Familie oder sagst du, ne, besser komm nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist das, nach dem sich die Menschen sehnen. Dass wir sagen können, komm, auf der einen Seite komm zu Jesus, aber auf der anderen Seite komm, schau dir das Leben an, das wir leben. Schau dir mein Glauben ganz praktisch an. Ne? Schau dir das an und dann bilde dir deine eigene Meinung. Im Jahr 2008, da war ja die Wirtschaftskrise und wir hatten einen Geschäftspartner, Freund aus der Ukraine und der hat innerhalb, da gab es so eine Nacht, wo die Grivna fast um 60-70% gefallen ist und der hatte, das war ein sehr reicher Geschäftsmann, der hatte, ich glaube, 60-70 Millionen Dollar, also Grivna im Wert von Dollar auf dem Konto und der war in dieser Zeit bei uns zu Besuch und zur selben Zeit hat mein Vater, meine Eltern haben alles verloren, weil ein Geschäftspartner damals für meinen Vater uns betrogen hat. Und wir hatten in dieser Zeit alles verloren. Und das kann man sich nicht vorstellen, aber wir haben mit 5 Kindern manchmal nichts zu essen gehabt. Der Kühlschrank war leer. Und ab und zu haben wir gebetet und Gott hat Sachen vor die Tür gestellt, wie ein Wunder. Und dieser Mann ist bei uns zu Besuch und als er schon kam, sagte er zu meinem Vater, ich glaube dir nicht, dass du alles verloren hast, weil du siehst so fröhlich aus und deine Familie ist so glücklich. Und er geht abends ins Bett und er wacht am nächsten Morgen auf und schaut sich seine Devisen an und fällt vom Stuhl. Er hat in einer Nacht mehr als die Hälfte seines Vermögens verloren. Er wurde total depressiv, total fertig, konnte nicht schlafen. Der ist wie so ein Tiger in unserer Wohnung im Käfig herumgelaufen, hat geweint, hat sich an den Haaren gerauft. Wenn er alleine gewesen wäre, hätte er weiß er sich was kaputt gemacht. Ne? Und immer wieder der gleiche Satz, ich glaube dir nicht, dass du alles verloren hast. Er hat nur die Hälfte verloren, er hat immer noch, was er sich, 20, 30 Millionen auf dem Konto gehabt. Aber er war fertig und er sagte immer wieder, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Warum bist du so glücklich? Warum bist du so fröhlich? Was ist mit dir anders? Dass das anders ist, weil das ist, dass wir glauben, dass der Herr uns versorgt. Ganz egal, ob Konto hoch ist oder Konto ziemlich rot ist. Das spielt doch keine Rolle, oder? Das Wort Gottes ist nicht gebunden an dein Bankkonto, sondern das Wort Gottes ist gebunden an seine Verheißungen. Und seine Verheißungen sind Ja und Amen. Wir konnten mit ihm beten, also mehr oder weniger angefangen mit Gott zu leben. Aber ihr Lieben, das ist das, wonach sich die Menschen sehnen. Können wir sagen, komm und siehe. Und das ist ganz praktisch. Das machen wir mit Menschen, die um uns herum sind. Das machen wir mit Menschen, mit denen wir tagtäglich in Kontakt sind. Da sagen wir, komm und schau an. Nicht aus Hochmut, sondern mit dem Ziel heraus, den Menschen für Jesus zu gewinnen. Ihr Lieben, bei uns muss es doch einen Unterschied geben, oder? Die Bibel sagt doch, an der Liebe füreinander werden die Menschen erkennen, dass ich der Herr bin. Und das ist so praktisch und so ganz, auch ohne Menschenfurcht, ne? Weil es ist leicht, was zu zeigen, was da ist. Es ist schwierig, was zu zeigen, was noch kommt oder was nicht da ist. Ne? Und das ist das, was mich hier bei Philippus so begeistert. Er sagt, komm und sieh. Komm und schau es dir an. Und dann ist das Zweite, wenn wir unterwegs sind auf der Straße mit einem Arbeitskollegen. Weißt du, du brauchst nicht die besseren Argumente haben. Du brauchst nicht dich in der Bibel von vorne bis hinten auskennen. Du brauchst nicht alles wissen und so weiter und so fort. Das Einzige, was du tun kannst, ist ihn an der Hand nehmen und sagen, weißt du, darf ich dich mal zu Jesus mitnehmen? Darf ich dich mal mitnehmen? Komm doch mal einfach mal selber mit zu Jesus und mach dir mal ein Bild davon. Schau ihn dir mal an. Hör ihn dir mal an. Berühre ihn mal. Begegne ihm mal. Und dann kannst du selber eine Entscheidung treffen. Ich will dich für nichts überreden. Aber komm doch mal mit mir mit und schau das an. Nun, wie macht man das? Wo kann man ihn hinbringen? Jesus wohnt doch nirgends. Damals war es ja einfach, da war er irgendwo. Ne? Heute ein bisschen schwieriger. Es ist ganz einfach. Eine Sache ist, nimm ihn in den Gottesdienst mit. Komm, geh mal mit in den Gottesdienst. Schau dir das an. Und im Gottesdienst glauben wir, dass die Gegenwart Gottes da ist und dass Gott ihn berührt. Amen. Im Gottesdienst glauben wir, dass Jesus den richtigen Satz zu richtigen Zeitpunkt spricht. Und dass dieser Nathanael sich bekehrt, oder? Andere Möglichkeit ist du. Darf ich mal mit dir beten? Weißt du, Gebet auf der Straße, Gebet im Zug, Gebet im Café, Gebet an der Tankstelle. Das sind so Berührungspunkte, die wir den Menschen geben können, die sie mit Gott haben. Berührungspunkte, Kontaktpunkte des Glaubens. Ne? Wo wir sagen können, du, ich kann jetzt mal kurz für dich beten. Gibt es was, was Not hast? Gibt es Probleme in deinem Leben? Gibt es Möglichkeiten, wo Gott sich dir zeigen kann, wo Gott sich dir offenbaren kann, wo er dir zeigen kann, dass er lebt, dass er Interesse an deinem Leben hat? Gibt es da Möglichkeiten? Und glaub mir, selbst die Polen sind dafür offen. Interessanterweise, ich saß da letzte Woche mit einem Mann auf der Bank und wir diskutierten leider viel zu lange über verschiedene Themen, da habe ich nicht aufgepasst und schwupp bist du drin. Und dann wollte ich da raus und am Ende sage ich zu ihm, du, kann ich für dich beten? Und er guckt mit solchen Augen mich an und sagt, für mich hat noch nie einer gebetet. Dann sage ich, aber du gehst doch jeden Sonntag in die Kirche. Ja, ja, der betet für uns nicht. Nur wenn du danach, wenn du danach was und was machst, dann betet er für dich. Sage ich, ich bete gerne für dich. Was ist dein Problem? Was ist das, was es in deinem Herzen dich drückt? Und dann hat er mir erzählt, dass seine Frau ihn verlassen hat und dass er die Kinder nicht sehen darf und er würde so gerne die Kinder sehen. Und dann haben wir gebetet. Und weißt du, das ist ein schwieriges Gebet. Ne? Und ich saß da und zweifelte vielleicht mit mir selbst und ich sagte, oh Herr, wie willst du das anstellen? Ne? Und ich betete wirklich und ich sagte, Herr, ich bitte dich, mach, dass er seine Kinder sehen kann. Und weißt du, du wirst mir es jetzt glauben oder eben auch nicht. 2 Tage später ruft seine ehemalige Frau an, und sagt, sie hat sich's anders überlegt, er kann die Kinder morgen besuchen. Weißt du, dieser Mann kam zurück. kam zurück, hat sich für das Gebet bedankt, hat noch nicht den Schritt gemacht, sein Leben wirklich Jesus zu geben, aber er war wenigstens beim Hauskreis. Aber wisst ihr, was ich meine? Das sind Menschen, die haben Begegnung mit Gott, von Herz zu Herz. Die erleben was mit ihm. Das ist ganz anders, wie wenn wir glauben. Ich glaube an die Kraft des Evangeliums. Ich glaube an die Kraft von Worte. Ich glaube, dass wenn das Evangelium verkündet wird, das, was in den Herzen geschieht. Und das machen wir im Gottesdienst. Das machen wir, wenn wir evangelisieren. Aber wenn wir untereinander unterwegs sind, dann müssen wir die Menschen relativ schnell in eine Begegnung mit Jesus führen. Weil Jesus kommt und er spricht das richtige Wort. Jesus kommt und er tut das. Deswegen ist Evangelisation so leicht. Wir nehmen die Menschen an die Herzen und wir führen sie zu Jesus. Und dann glauben wir, dass der Heilige Geist seine Arbeit tut. Der Heilige Geist ist gekommen, um die Menschen zu überführen von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit, oder? Es sind nicht wir, die das tun, sondern es ist der Heilige Geist, der das tut. Weißt du, und wenn ein Mensch von wirklich so richtig von Neuem geboren wird, dann taucht er auch am Sonntag im Gottesdienst auf. Weil in ihm einer wohnt, der sagt, triff dich mit anderen Christen. Triff dich mit anderen Christen. Sei in Gemeinschaft mit anderen. Empfange Gebet, empfange das Wort Gottes. In ihnen wohnt plötzlich einer, der sie hinzieht zu anderen Christen. Und ihr Lieben, das ist doch das, an dem wir interessiert sind, dass Menschen von Neuem geboren werden. Oftmals beginnt es auch im Kopf und geht dann ins Herz über, preist dem Herrn. Aber ihr Lieben, ich möchte euch neu ermutigen am heutigen Tag. Lasst uns zu Philippusse werden, die sagen können, komm, auf Menschen zugehen, keine Angst haben, komm und siehe, schau dir mein Leben an, schau dir meine Familie an, schau dir meine Arbeitsstelle an. Bist du der Mitarbeiter, der hinterm Chef steht und nicht schlecht über ihn redet? Oder bist du der Mitarbeiter, der genauso dahinter schlecht redet? Ne? Das ist die Frage. Ne? Ich weiß, dass als ich bei McDonald's gearbeitet habe, da ich weiß nicht, wo das woanders auch so ist, aber da wird die ganze Zeit schlecht über den Chef gesprochen. Ne? Der hat mir wieder das und jenes und das. Und irgendwann bin ich aufgestanden und ich habe gesagt, solange ich hier im Zimmer bin, ist Ruhe. Wir können über Fußball sprechen und was auch immer noch, aber wir werden nicht schlecht über den Chef sprechen. Glaub mir, und der Beliebtheitsskala war ich für eine ganze Weile weit unten. Mein Chef hat es aber gehört, weil er irgendwie jemand ihm das erzählt hat und er hat mich dann in so ein Trainingprogramm reingenommen. Ihr Lieben, das ist der Unterschied, den wir machen, oder? Und die Leute werden das sehen. Und das ist das, was es attraktiv macht. Ne? Wir denken, ah, das war jetzt nicht schlau, das war karrieretechnisch nicht gut, sowas zu machen. Die Realität ist, wenn du im Licht und mit Jesus lebst, das ist anziehend. Unser Leben soll doch ein Licht sein, oder? Und das ist das, was mein Gebet ist für die Gemeinde. Überleg mal, wenn dein Leben so ein Leben ist, das Jesus widerspiegelt in allen Bereichen, Beruf, Arbeit, Familie und so weiter und so fort. Was ist das Anziehen für die Menschen, oder? Und dann auf der anderen Seite, wenn wir unterwegs sind, beim Aldi, beim Supermarkt und wo auch immer, dass wir die Menschen an die Hand nehmen und sagen, du, kann ich dich mal zu Jesus führen. Er hat mein Leben verändert. Und er kann auch dein Leben verändern. Willst du eine Begegnung mit Jesus haben? Das ist das, was ich den Menschen in Polen auf der Straße gesagt habe. Irgendwie dachte ich, vielleicht ist das der Schlüssel für das katholische Land. Ich dachte, vielleicht ist die Möglichkeit, ihnen zu sagen, du kannst jetzt in diesem Moment Jesus begegnen. Jetzt in diesem Moment. Und die Leute waren erstaunt. Ja, das würde ich gerne. Okay, ich bete für dich. Spürst du was? Oh ja, da kam was über mich. Irgendwie komisch. Und hat sich, wie war das? Ja, da hat was mein Herzen berührt. Ihr Lieben, wir haben die Chance, die Menschen in die Gegenwart des Gottes aller Götter zu bringen. Wir haben die Chance, Menschen in die Gegenwart des Königs der Könige zu bringen. Wir haben die Chance, Menschen in die Gegenwart dessen zu bringen, der sie lieb hat, der sie kennt, der den richtigen Schlüssel hat, der den richtigen Satz hat. Und wenn wir das schaffen, die Menschen zu nehmen, dass sie ihm begegnen, dann glauben und vertrauen wir, dass er den Rest macht. Amen. Lass ihn den Rest machen. Lass ihn den Rest machen. Unser Teil ist so einfach. 2, 3 Schritte auf ihn zugehen, an der Hand nehmen. Und dann lass uns glauben, dass der Heilige Geist seine Arbeit tut. Amen. Weißt du, jedes Mal, wenn ich im Bus oder im Zug sitze und mit Menschen spreche, dann ist das meine Hoffnung. Dann ist das mein Glauben, Ich sage, Herr Jesus, ich mache meinen Mund auf und du machst den Rest. Ich werde meinen Mund aufmachen. Du gibst mir die richtigen Worte. Du gibst mir die richtigen Gedanken. Du kennst dieses Herz. Du weißt genau, was dieses Herz braucht. Und ich glaube jetzt, dass du mir den Schlüssel gibst zu diesem Herzen. Und dann kommt der Moment, wo das Herz, mit dem wir sprechen, sich selbst entscheiden muss. Ne? Wir können die Entscheidung nicht den Menschen abnehmen, leider. So sehr wir das gerne würden. Ne? Aber dieses Herz muss sich entscheiden. Lieben, vielleicht können wir gemeinsam einen Moment aufstehen. Überleg mal kurz zurück in deinem Leben. Welcher Satz, welches Ereignis war das, wo Jesus dein Herzen gewonnen hatte? Wie individuell, wie einzigartig auf dich zugeschnitten war das? Überleg mal kurz zurück an den Moment, wo Jesus dir begegnet ist, wo er dein Herzen geheilt hat, vielleicht die Familie zusammengebracht hat. Das erfüllt doch unser Herz mit Freude, oder? Wäre vielleicht Jesus auf eine andere Art und Weise gekommen, hättest du es nicht bemerkt, ne? Hättest dich vielleicht nicht interessiert.